Wo ist Jesus Christus gekreuzigt worden? Jesus Christus ist auf dem Kalvarienberg gekreuzigt worden. Das ist ein Felsen gewesen, einem Ausgang von Jerusalem, so nördlich, westlich. Damals außerhalb der Stadt, heute innerhalb der jüngeren Stadtmauern, die später gebaut worden sind von den Mohammedanern oder von den Kreuzfahrern, je nachdem. Ja, was auch wichtig ist, der heilige Paulus schreibt das auch im Hebräerbrief. Wir sollen hinausgehen aus dem Lager, hinausgehen aus der alten Welt, um so wie Christus außerhalb der Stadt, außerhalb der heiligen Stadt zu leiden mit Christus. Auf den Tempel geblickt, der schon dem Untergang geweiht war, wie es vorher angekündigt hat. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Na, Grundmauer können sie noch irgendwie verehren, die armen heutigen Juden, die sich noch als Juden bekennen. Diese falsche Religion ist nicht die Offenbarungsreligion. Großer Irrtum, wenn immer wieder gesagt wird, die Juden heute sind unsere älteren Brüder im Glauben, das ist kompletter Blödsinn. Abraham ist unser Vater im Glauben. Ja. Die waren Juden, die waren Kinder Abrahams, haben sich bekehrt. Der Gott ist die Apostel, und so weiter sind Christen geworden. Die Religion des Alten Bundes, die Religion des früheren auserwählten Volkes, die ist vorbei. Das heißt, ist übergegangen ins Christentum, die Offenbarung sich vervollständigt durch Jesus Christus und die heute noch am jüdischen Glauben, an der Tora, wie sie sagen, an den fünf Büchern des Moses und an den jüdischen Zeremonien festhalten, sind Irrgläubige. Das sind nicht unsere älteren Brüder im Glauben. Die älteren Brüder im Unglauben von Bergoglio und seinen Leuten, schon, das kann man schon sagen, aber sind nicht die älteren Brüder im Glauben der Christen, denn es gibt nur einen wahren Glauben, den Jesus Christus vervollständigt hat, die göttliche Offenbarung uns in der Fülle gegeben hat, und davon sind die Juden, wie sie dann genannt werden, jene, die sich nicht bekehren, die nicht Jesus Christus folgen, bei weitem abgewichen. Das kann man heute auch nicht anders sagen. Ich meine, das ist Verrat am Evangelium, Verrat an der Wahrheit, solche Dinge zu behaupten, die heutigen Bischöfe und alle möglichen von den Kirchenfeinden in die Tasche gesteckten Leute das behaupten.